欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果。德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Hallo Sarah, hast du schon eine Idee für Thomas Geburtstagsgeschenk? Noch nicht genau. Wir sollten uns in der Haushaltsabteilung umsehen, da er gerne kocht. Gute Idee. Was schlägst du vor? Vielleicht ein hochwertiges Messerset? Das ist wahrscheinlich zu teuer. Wir wollten doch nicht so viel Geld ausgeben, oder? Stimmt. Je nützlicher das Geschenk ist, desto mehr wird er sich freuen. Ich überlege gerade, vielleicht wäre ein Gutschein für einen Kochkurs eine gute Überraschung. Das klingt super. Die Auswahl an Themen ist in dieser Kochschule wirklich groß. Dann müssen wir uns nur noch entscheiden, ob es ein Sushi- oder ein Steakkurs sein soll. Lass uns den Gutschein nehmen. Ich bin sicher, er wird das Geschenk lieben. 这段对话非常实用。我们来分析一下细节。第一句 Lukas 提到 Thomas, Geburtstagsgeschenk, 也就是 Thomas 的生日礼物。 这里要注意专有名词的所有格。当名字是以结尾时，我们只在名字后面加一个撇号，不用再加 s。 没错，接着 Sarah 建议去 Haushaltsabteilung， 也就是家居用品部门。当 Lukas 问 Was schlägst du vor？ 时，动词是 Vorschlagen， 意思是建议。 Sarah 提到他们本来不想花那么多钱，用了 Wir wollten doch nicht so viel Geld ausgeben。 这里的 Wollten 是情态助动词 Wollen。 的过去式表示过去的意愿，而 ausgeben 是花钱的意思。 接着 Lukas 说了一句很棒的语法 Je nützlicher das Geschenk ist, desto mehr wird er sich freuen. 这就是 Je, desto 的用法，意思是愈怎么样就愈怎么样。礼物愈 nützlich 也就是愈实用，他就愈高兴。 最后 Sarah 正在 überlegen， 也就是考虑买一张 Gutschein， 礼券当作 Überraschung， 惊喜。 因为烹饪学校的主题 Auswahl， 选择很多，他们最后必须 entscheiden， 决定要选哪一种课程。 希望大家也学会了如何用德文挑选礼物。我们下次见。